das hättest du mir aber auch vorher sagen können, dann hätte ich den Wikipedia-Artikel gelesen. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslöf-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Willkommen zu einer kurzen Folge. Genau, ganz kurz, wenn das hier schlecht läuft. Genau, die Elite weiß was oder halt nicht. Das ist tatsächlich heute mal ein ganz spontaner Versuch. Eine kurze Folge, wir sitzen immer noch übrigens im Schlossgarten und es ist arschkalt langsam jetzt, wo die Sonne weg ist. Es ist nämlich Februar und wir sitzen schon draußen. Es ist wieder Februar, das ist... Also die Folge erscheint erst im März, das heißt, ja. Da ist etwas passiert und zwar in Hanau übrigens. In Westfalen. Hessen. Hanau, Hessen? Hessen. Hanau ist in Hessen. Echt? Ja, es ist um die Ecke von... Ach, das Hanau, ja, okay. Es ist um die Ecke von Offenbach. Ja, weiteres Umland von Frankfurt, ja. Wo damals Jacques gewohnt hat. Ja. Also Jacques Offenbach. Jacques Offenbach, ja, genau. Der große rheinländische Komponist. Genau. Der eine kann's und der Jacques Offenbach kann. Genau, und der hat danach ja Jacques Wein Depot gegründet. Genau. Weil er den Kong kann nicht mehr hören konnte. Er muss schön laufen. Genau. Auf alle Fälle. Wir sind schon wieder viel zu albern für das Thema, was eigentlich heute kommt. In Hanau ist ein Typ durch die Gegend gezogen und, obwohl, den Witz nehmen wir noch mit. Er hat ein Manifest verfasst. Könnte man nicht einfach aus Sicherheitsgründen jeden Menschen, der ein Word-Dokument oder einen Blog startet mit der Überschrift das Manifest einfach so ans BKA melden? Einfach so. So Verdachtsfall. Er hat das Wort Manifest benutzt. Weil jeder Nazi, der irgendwie gerade Amok läuft, schreibt sein Manifest. Ja, ja, genau. Leute, das ist ein ganzen, Zeichen. Die ganzen Linksterroristen berufen sich ja auch auf Karl Marx und das kommunistische Manifest. Also können wir Karl Marx auch noch festnehmen? Im Notfall kann man da sogar so was Dummes sagen wie Sigmar Gabriel, quasi, der ja jetzt auch zu Hanau gesagt hat. Sigmar Gabriel hat wieder was zu Linksterrorismus gesagt. Ja, ja, er hat gesagt, natürlich ist links auch ganz, ganz schlimm, aber das ist natürlich viel schlimmer. Wo du denkst, Digga, du bist ein Linker! Oder nein. Ja, Sendiger, das muss er wissen, dass Linksterrorismus ganz, ganz schlimm ist. Ja, der will halt dahin gehen, wo es stinkt und brodelt. Und das ist halt die geistige Kloake. Also in die Thüringer AfD-Fraktion. Naja, wir sind schon wieder viel zu albern. Kehren wir mal zum Ernst der Lage zurück. Und da ist ein Typ Amok gelaufen in mehrere Shisha-Bars und hat da... Hat da geschossen, ja. Leute umgefolgt. Also umgeballert. Verschiedene Nationalitäten, Bosnier und... Ich dachte, das waren alles Deutsche. Nein, eben nicht. Also der ist quasi in Shisha-Bars gegangen und hat da dann wahllos drauf losgeballert. Hat sich auch nicht einen Ausweis zeigen lassen. Er hat wahllos drauf losgeballert und daraufhin ist er nach Hause gefahren, hat seine Mutti erschossen und dann sich. Ah ja, das ist das Schöne an Amokläufern, die bringen sich am Ende selber um. Das macht wenigstens die Sache sauber. Auf alle Fälle, dieser Mensch hat ein geistig krankes Manifest verfasst, wollen wir auch gar nicht drüber reden. Aber dieser Mensch hat unter anderem auch, und das wird jetzt irgendwie immer kolportiert, Bezug zu dieser Incel. Ja. Ein Incel, schön. Incel-Community und Incel, ja. Okay, für mein Verständnis, ja. Ich habe da jetzt nur mal am Rande gehört, unfreiwillige Jungfrau. Genau, so, das ist so eine Selbstbeschreibung. Okay, ja. Jetzt übernehme ich heute mal den Stammtisch-Part und du bitte den seriösen Part. Oh, ja, Moment. Ich bin seriös. Für einen Huni kann man doch zu einer Prostituierten gehen. Damit hat sich zumindest der... Also der Typ ist ja nicht asexuell gewesen. Ja. Sondern... Das ist... Er hätte gern gevögelt, fand aber niemanden. Ohne Scheiß. Ja, dann genau. Gibt es doch immer noch im Notfall wirklich den gesellschaftlich wesentlich günstigeren Druckausgleich, als wenn du durch die Gegend ziehst und ummietest. Ja, okay. Da gibt es... Wo genau ist das Problem? Da gibt es mehrere Probleme. Also man kann nicht von der Incel-Szene sprechen. Also mal ganz, ganz platt gesagt, stecken da tatsächlich bei den einzelnen Menschen unterschiedliche, verschiedene psychische Problemlagen hinter, die jeweils zu dieser Situation geführt haben, dass sie keinen Geschlechtsverkehr haben und offenbar darunter leiden. Entweder haben die einen ganz großen Komplex, dass sie diesen Weg nicht gehen können, weil das schmutzig ist, Prostitution als Gewerbe. Okay. Dann gibt es natürlich noch das Problem, dass diese Menschen irgendwie interessanterweise sehr häufig aus dem rechten politischen Spektrum kommen und irgendwelche Probleme mit Ausländern haben. Und als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, wie der Prostituiertenmarkt in Deutschland aufgestellt ist, dann hatten die nicht alle einen deutschen Pass. Okay. Das heißt, so mit Untermenschenvögeln ist dann halt auch scheiße. Das geht also nicht. Okay. Ja. Weil sie einem helfen dann quasi in dem Augenblick. Okay, weil sie dann die Rettung sind. Okay. Nein, weißt du, Verkehr mit Osteuropäerinnen ist nur legitim, wenn man da gerade durchmarschiert und sie vergewaltigt. Okay. Und nicht, wenn man sie dafür bezahlt. Okay. Wenn du das als Dienstleistung in Anspruch nimmst. Das funktioniert also einfach nicht. Und dann sind offenbar, also wenn ich diese Incel-Bewegung richtig verstanden habe, dann ist das Problem gerade bei im Falle dieses Menschen, dass einfach keine Frauen da sind. Offenbar dann auch keine Prostituierten. Okay. Hanau ist jetzt nicht so fern ab vom Schuss und du hast das ja schon erklärt, es ist um die Ecke von Frankfurt. Und wenn ich in Frankfurt aus dem Hauptbahnhof aussteige, dann gibt es drei Möglichkeiten. Nämlich gehe geradeaus, links oder rechts. In der einen Richtung ist Koks, in der anderen ist Heroin und in der dritten Richtung ist Nutten. Ich weiß nicht, wo lang. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß, dass hinter einer der Richtungen noch die Banken sind. Also im Grunde hast du in... Die liegen knapp hinterm Koks. Das heißt, du hast in Frankfurt vier Viertel in der Nähe des Bahnhofs, die alle irgendwie mit Kriminalität zu tun ja. haben. Oder mit Scheinkriminalität. Wir wollen jetzt mal nicht alle ja. Prostituierten als Zwangsprostituierten bezeichnen. Aber die Quote dürfte hoch sein. Richtig, aber das Problem ist dann natürlich aber auch noch ein bisschen weiter gefasst. Ich würde sagen, in den meisten Fällen sind die auch noch gar nicht mal unbedingt Jungfrau, sondern das Problem ist natürlich eher, dass sie Sex haben könnten, wenn sie ihn wollen. Das ist dann aber auch wieder ein Problem, weil Sex überall verfügbar ist, aber sowas wie Beziehungen nicht. Sondern das Problem, was diese Menschen haben, ist, dass sie keine Beziehungen aufbauen können. Dass angeblich keine Frau da ist, die sich für sie interessiert. Ja, aber Moment, ganz kurz. Ja. Also Sex ist an jeder Ecke in dem Fall verfügbar. Das heißt, diese Menschen könnten ausgehen Samstagabend. Und wir würden dann ganz entspannt was zum... Ja, das ist aber nicht das Wertvolle, das was sie haben nein, aber wollen. Aber das würden die hinkriegen. Das... Also so viel Sozialkompetenz besitzen diese Menschen oder so viel Anziehungskraftsaufbauoption haben diese Menschen, dass sie das schaffen? Oder? Ich glaube, das ist auf die Ferne natürlich ist das schwierig, aber diese Szene wirkt so als... Also wenn man sich anschaut, was die für Abfall absondern an frauenverachtenden Sprüchen, glaube ich, dass die auch gar nicht in der Lage sind, eine Frau anzusprechen. Das ist ja das Problem. Also der Incel zu sein bedeutet, also was diesen Menschen häufig sehr gemein ist, ist, dass die Feminismus radikal ablehnen, okay. Weil Frauen dadurch eine Anspruchshaltung entwickeln, angeblich, die sie nicht erfüllen können. Das heißt, die sind in ihrer Männlichkeitsrolle, die haben gewisse Vorstellungen von Männlichkeit, die sie objektiv eigentlich nicht erfüllen, aber subjektiv für sich schon, nämlich irgendwie so der Starke, der Bestimmer zu sein. Und okay. Sie suchen ein Frauchen, das zum einen das trägt, dass sie der starke Mann sind und der Bestimmer sind. Und diese Frau muss es gleichzeitig schaffen, den Mann nicht spüren zu lassen, dass er eigentlich der totale Loser ist, der er wirklich ist. Und solche Frauen gibt es natürlich nicht. Und daran ist der Feminismus schuld. Okay, ganz kurz. Wenn wir also von Incel reden, reden wir also in dem Fall von eher von sozialer Inkompetenz und psychologischer Inkompetenz als dem, was wie habe ich das mal irgendwann so gelesen? Genetisch suboptimiert. Mit anderen Worten, Menschen, also Männer sind, es gibt Männer, die sagen von sich, sie sind einfach, ja, salopp gesagt, hässlich. Hässlich wie die Nacht. Und die können noch so ein toller Mensch sein, die können charakterlich noch so toll sein, sie sind einfach optisch definitiv so unterm Radar, dass sie definitiv keine Chance haben. Das so. In dem Fall nicht. Also ich bin über ich empfehle da mal den Namen Hindel zu lesen, also oder zu googeln. Der bringt das so herrlich auf den Punkt. Denn er sagt quasi, dass Frauen, also ich, deswegen frage ich, weil daher kam ich auch auf das Thema heute. Also ich bin über ein Bild von diesem Menschen gestolpert, weil der Spiegel ja gerne mal vollen Namen und Bilder druckt und veröffentlicht. Redest du von Bild oder von Spiegel? Ich rede von Bildern im Spiegel. Von Bildern im Spiegel. Ja, von Spiegelbildern. Der sieht jetzt nicht... der sieht halt durchschnittlich aus. Also okay. Der Mann ist, glaube ich, 47. Das heißt, der liegt nicht in meiner Altersklasse, was ich grundsätzlich attraktiv finde, aber er ist auch nicht hässlich. Okay. Ja, nee, weil es gibt ja diese Typen, die auch sagen, nee, sie sind einfach nur... genetisch quasi, also so optisch einfach so hässlich oder... Ja, nein, also dass sie sagen, nee, Frauen würden definitiv, egal wie charakterlich attraktiv sie wären, quasi optisch nie aussehen. Also Incels geben sich zwar, das gehört halt auch zu diesen etwas schizophrenen Dingen, die häufig zusammenhalten, sie halten sich für die geilsten Typen und attraktivsten Macker, geben sich aber natürlich auch keine Mühe, sich hübsch zu machen, weil das wäre ja irgendwie, dann wären sie ja, wenn du mit Seife in Kontakt kommst, könntest du ja schwul werden. Überspitzt formuliert, aber halt so diese Duschgel, yeah. So wirklich, weißt du, so das ist wirklich, von der Denke her sind das von die Einstellung und das Rollenverständnis, was die haben, das ist so richtig schön 50er Jahre BRD lief. Okay. Ja, aber selbst in den 50er Jahren haben die Jungs, die so drauf waren, und selbst Philipp Amthor. In den 50er Jahren hat das natürlich auch funktioniert, weil Frau in den 50er Jahren noch natürlich noch war, noch sozial abhängig war, ja. Noch, die war ja sozial abhängig. Und heutzutage hat Frau ja. So, wir haben hier Skateboarder, das ist doch total toll. Jungs, wir feiern eure Kultur. Es ist schön. Da kannst du noch so eine tote Katze haben. Bei Skateboardern hilft nichts, außer Kiesweg. Ja. Nein. Also heutzutage hat Frau ja, heutzutage ist Frau nicht mehr sozial und emotional häufig ja auch abhängig von Mann. Und das ist das, was, und daran ist der Feminismus ja schuld. Und deshalb, der hat die Frauen ja nicht befreit, sondern der hat den Flausen in den Kopf gesetzt. Ah, deswegen sind die Dass Leute die lieber auch immer lesen, statt... Essen kochen. Und deswegen sind diese Leute auch tendenziell rechts, denn im Sozialismus wurden die Frauen ja eingebunden. Während im Rechtsbereich wurden ja eher... Also die sind, also vom Frauenbild sind die, fühlen die sich, sind die sehr NS-affin, ja, so Frau, Ehefrau, Mutter, nur kochen. Also sie werden eigentlich damit besser beraten, sich an die DDR zu halten, weil wenn alle gleich sind und es sowas wie Allmende gibt, dann gehört auch jeder jedem und dann hätte man da auch kuppeln können. Ich meine, so ein hübscher Kommunismus, so kambodschanischer Art, wo die untereinander verkoppelt worden sind, das wäre eigentlich die bessere Ideologie für die. Aber ja, mei. Okay. Man kann es sich nicht aussuchen, ne? Was für ein Idiot man wird. Na gut, dann habe ich das jetzt auch mal so halbwegs verstanden. Genau, ich dachte jetzt die ganze Zeit, es sind irgendwelche, wie sagt irgendwer mal so im letzten schönen Hässlons, die irgendwie nichts gebacken haben? Ja, nee, die sind einfach sozial nicht in der Lage, mit Menschen umzugehen, die mehr Selbstbewusstsein haben als sie. Und wenn man kein Selbstbewusstsein hat, findet man halt auch keinen Partner. Na gut. Und dann ist der Feminismus dran schuld. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Na gut, dann haben wir das heute auch mal geklärt. Mal eine ganz kurze Folge zum Thema die Elite weiß was oder halt nicht. Du erklärst mir mal die Welt, was ja auch eine schöne Sache ist. Kommt auch nicht häufig vor, ne? Ja, wir können auf jeden Fall schon mal teasern. Wir werden irgendwann einen Fragebogen raushauen. Jetzt, wo wir es sagen, haben wir Druck. Den wir rumgeben lassen. Vielleicht ist er zu diesem Zeitpunkt auch schon rausgegeben. Indem wir so ein bisschen mal eure Themen abfragen. Und wir werden auch mal gucken, dass wir irgendwie... Das Thema Dating, das wir tatsächlich schon mal hatten, vielleicht helfen wir diesen Menschen damit. Vielleicht? Oder vielleicht helfen wir auch einfach irgendwem. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Genau, also ich meine, das können wir noch heute als Rauschmeißer. Ich habe mal tatsächlich heute in Vorbereitung auf der Suche nach kurzen Themen, habe ich nach Dating-Tipps geschaut. Einfach nur, falls du irgendwo wieder einen lustigen Artikel... Hast du es nötig? Musst du mir was erzählen, wenn nein. Das Mikrofon aus ist? Nein, definitiv nicht. Nein, tatsächlich, ich habe einfach nur mal, wenn wir das Thema ja mal wieder besprechen wollten, das werden wir auch demnächst besprechen, mit euren Fragen vielleicht und mit euren Anregungen. Du meinst, auf alle Fälle geht wieder los, das Zeilenende muss wieder daten gehen. Genau, und dadurch, dass wir jetzt das Thema hatten, habe ich es mal vorbereitet und habe da mal nachgeschaut und da war dann ein Wegweiser, ja. Der erstmal erklärt hat, 11 Punkte, warum es bei dir nicht klappt. Also nicht bei dir persönlich jetzt, sondern allgemein nicht weil klappt. Weil du dein Viagra vergessen hast. Und nee, warum die Leute überhaupt nicht klarkommen. So. Achso, warum dann, die Leute gar nicht zum Schuss kommen, bevor sie zum Schuss kommen. Genau, also warum sie überhaupt nicht in Schussdistanz kommen. Und dann muss man sich vorstellen, dann gab es da 7 Schritte zur Traumfrau. Und dann waren da 5 Schritte, die waren so logisch nachvollziehbar, kennenlernt dich, und Option dann 6 war, Schritt 6 war, finde auch raus, ob es im Bett kompatibel ist. Ja. Klammer auf, optional, Klammer zu. Das finde ich super. Das heißt, die Tipps kann auch ich anwenden, um meine Traumfrau zu finden, weil ich kann mir das sparen zu testen, ob wir im Bett kompatibel sind. Also, du bist jetzt also auf der Suche nach einer Traumfrau. Naja, also ich könnte ja beschließen, meine Traumfrau zu suchen. Also ich meine, das letzte Mal, als ich von einer Frau geträumt habe, war das meine Mutter, die sich in eine Spinne verwandelt hat. Und da darf jetzt bitte gerne mal ein Freudianer drüber nachdenken. Oh mein Gott. Die muss ich nicht suchen, da weiß ich, wo die ist. Nein, aber tatsächlich, ich fand das so schön. Der 7-Punkte-Plan zum perfekten Finale hat einen Punkt, der optional ist. Das ist schön. 7 Punkte. Unten drunter waren noch ich kenne so nur den 10-Punkte-Plan von Woodrow Wilson. Oder waren das 14 Punkte? Übrigens, den Rauschmeißer-Tipp, den geben wir gleich mal schon noch mit. Der stand ganz, ganz unten. Und zwar waren da noch mal so 4 optionale Sachen, die man bedenken sollte. Und einer der Tipps war, wie man mit Frauen in Kontakt kommt, da, wo Frauen sind. Also mit anderen Worten, liebe Männer. Ab ins Frauenhaus mit euch. Falls ihr irgendeine Frauen sucht, geht doch mal dahin, wo Frauen hingehen. Ja, sag ich doch, Frauenhaus. In diesem Sinne. Macht's gut.